So ist er erklären, ein Österreicher kann nix anders als sie nur beschweren. Er ist nur immer so und es wird ein Schizophren. Weil links, rechts, er verwirrt, wie soll das bitte gehen? In dem Land, wo's mal kurz geht, hab ich was zu meckern. Weil Leid reden her, es wird es alles nur noch schlechter. 350 Spenden tue ich nicht, aber fürs Bier geb ich's aus. Der Österreicher lernt ja nirgends was draus, es ist irgendwann aus. Das Leben ist der so, denn doch beim Herren hab ich keine Probleme, kann über andere wieder kuh. Die nicht so sind wie ich, weil ich bin ja in der Norm. Und die Leberkasse, mir halt meine Figur in Form. Urdentlich warm, das ist mein Hauptaufgabe. Das ist egal auf welche Weder, egal auf welche Worte, ob ich drinnen oder draußen mach. Ich steh dazu, so bin ich, mach ich's, werd ich's immer tun. Und irgendwann mach ich's die Kinder, wir es nimmer tun. Das Land wird gespalten, wir nehmen keine Hand mehr. Nein, der Österreicher macht es ganz schwer. Töchter und Söhne waren einmal die Zukunft. Jetzt scheiß mal uns alle, wir sind abgeschnitten Zuflucht. Wir schreiten nur immer Richtung Zweifel. Jetzt bleibt nur die 0815 Scheiße. Die Frage bleibt offen, was uns nicht genügt. Zunehmend und überprüft. Österreich ist schön, man kann hier wirklich viel erleben. Nur so läuft's hier mit Vorsicht zu genießen wegen Regen. Zu viele Orte, an denen man die Luft atmen kann. Auch Busverbindungen sind da, doch man wartet lang. Und in Wien fährt man 2 Stunden, um zu schauen, wo man parken kann. Doch am Land liegst du in der Wiese tagelang, das ist mir angetan. Politik keine Spur, die Sonne ist es, sie regiert. Auch Zeichen von Geschichte sind an gewissen Stellen markiert. Stadt, Land, für jeden Menschen gibt es einen Platz, der in Österreich zu finden ist, wie ein eigener Schatz. Man muss ihn finden, muss die Leute verstehen lernen. Nur mit den richtigen hier verschiebt man Berge. Österreich ein Land für mich, an dem ich gewohnt bin. Menschen finde ich komisch, die nicht so sind. Hand in Hand werden wir uns weiter gegen das Ausland, dass es irgendwann nur Österreicher gibt. Ja, ich glaub dran. Das Land wird gespalten, wir nehmen keine Hand mehr. Nein, der Österreicher macht es ganz schwer. Töchter und Söhne waren einmal die Zukunft. Jetzt scheiß mal uns alle, wir sind abgeschnitten Zuflucht. Wir schreiten nur immer Richtung Zweifel. Die Frage bleibt offen, was uns nicht genügt. Zunehmend und überprüft. Veränderungen sind da, um sie ja durchzuführen. Und das einmal eine längere Zeit und nicht nur kurz probieren. Alles was leicht ist, macht Angst und ignorieren wir. Alles was anders ist, lachen wir aus und schikanieren wir. Bist du sicher, dass das an unserer Ort liegt? Die viele Österreicher ist als Frieden, wann er mal kein Wort kriegt. Er ist recht gemütlich. Er lässt sie nicht aus der Fassung bringen. Ehren geht's gut, habt doch etwas zum Trinken. Und genau das meine der Österreicher, ist halt auch so. Die Art ist komisch, ha, ja das ist halt auch so. Man kann einen nur akzeptieren, wie er ist, das ist am besten. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten sind die Letzten. Was meinst du jetzt damit? Österreicher und erster Stöhl? Weil so langsam sind bei allem, vor allem beim Ball verfüllt. Na dann lass mal ehren. Und auch die anderen Länder auch, lass mal alle leben, weil es eine Veränderung wart. Das Land wird gespalten, wir nehmen keine Hand mehr. Nein, der Österreicher macht es ganz schwer. Töchter und Söhne waren einmal die Zukunft. Jetzt scheiß mal uns alle, wir sind abgeschnitten Zuflucht. Wir schreiten nur immer Richtung Zweifel. Jetzt bleibt nur die 0815 Scheiße. Die Frage bleibt offen, was uns nicht genügt.